Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt heimliche Vorlieben. Und über eure heimlichen Vorlieben, darüber möchte ich mich sehr gerne heute Nacht mit euch unterhalten. Also was macht ihr heimlich, ganz heimlich, zum Beispiel zu Hause, zum Beispiel unter der Bettdecke, zum Beispiel im Badezimmer, zum Beispiel im Schlafzimmer. Vielleicht auch im Keller oder wo auch immer. Aber es muss ja nicht nur alles zu Hause passieren, es kann ja auch irgendwo anders passieren, aber eben heimlich. So Angewohnheiten, die man hat, über die man nie spricht, die vielleicht sogar der engste Lebenspartner nicht weiß, wegen derer ihr euch vielleicht auch schämt oder die euch unangenehm sind. Heute Abend braucht sich hier niemand zu schämen. Wir brechen alle Tabus. Ihr könnt es mir ganz offen erzählen und ich bin riesig gespannt darauf. Heimliche Vorlieben Teil 2 heißt unsere Sendung heute Nacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0180-5678-111. Und per Fax bin ich erreichbar unter 0180-5678-110. Ich bin riesig gespannt auf eure heimlichen Vorlieben. Und es geht los mit Thomas. Und der ist 17 Jahre alt. Hallo, ja. Domian. Ja, Thomas. Bitte ganz nah ans Telefon. Ja. Jetzt leg los, deine heimlichen Vorlieben. Meine heimliche Vorlieben, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Vor allem, ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Lange Zeit mit 17. Ja. Finde ich. Ja, finde ich auch. Gratulation. Ganz beachtlich. Ja. Und vor allen Dingen, jetzt vor einem Monat habe ich unseren Schlüsselerlebnis gehabt. Da war ich nach dem Sport unter der Dusche. Ja, und dann habe ich halt eine Erektion bekommen. Ist ja noch nicht so ungewöhnlich. Ja. Das ist die Frage, warum du eine Erektion bekommen hast in der Dusche. Ja, das war jetzt. Hast du an deine Freundin gedacht unter der Dusche? Nee. Nein. Nicht. Du hast. Ich habe halt ein bisschen rumgeguckt, ja, und dann kam es halt, das war vor circa einem Monat. Das heißt, du hast einen anderen Jungen oder einen anderen Mann angeguckt? Ja. Der nackt dir gegenüberstand? Ja. Und der hatte auch eine Erektion? Nee. Nee, nur der stand da so in männlicher Adamspracht? Ja, genau. Und das hatte ich irgendwie angemacht? Ja, also, ja, eigentlich schon. Da habe ich mir am Anfang eigentlich nichts mehr gedacht. Mhm. Nur dann halt irgendwie, das wurde dann halt immer öfter und immer heftiger und dann, deswegen, ich denke auch, dass ich jetzt irgendwie so eine kleine Phase durchlebe. Oder ob ich jetzt... Moment, immer öfter, immer heftiger. Das heißt, was ist da immer in der Dusche passiert? Oder hast du noch andere Erlebnisse gehabt? Nee, auch so, auch manchmal ganz normal beim Fernsehen gucken. Mhm. Also immer wenn du attraktiv... Ja, wenn ich irgendwie einen schönen Mann gesehen habe, dann kam es halt. Also das ist jetzt so... Das Thema heißt heimliche Vorlieben, ne? Ja. Das ist jetzt deine heimliche Vorliebe? Ein schöner Mann oder schöne Männer? Ja, eigentlich schon. Und heimlich ist es deswegen, weil meine Freundin und niemand davon was weiß. Niemand weiß davon. Mhm. Nee, meine Freundin, ich bin ja auch noch mit meiner Freundin zusammen. Ich liebe sie ja auch. Mhm. Ist dir das unangenehm, dass du solche Gefühle hast? Ja, gegenüber meiner Freundin schon. Nee, ich meine jetzt nur so für dich. Nur für mich persönlich? Mhm. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Geht das so weit, dass du auch beim Onanieren an den einen oder anderen hübschen Mann denkst, den du irgendwo mal gesehen hast? Ja, das kommt auch öfters vor. Mhm. Jetzt mal ganz weit gesponnen. Hättest du Bock, mal mit einem Mann zu schlafen? Also jetzt im Moment quasi nicht, aber vielleicht nächste Woche eventuell. Nächste Woche? Ja, warum nächste Woche? Ich weiß nicht, das kann ich so nicht sagen. Ich denke immer hintenrum an meine Freundin. Ja, ist klar. Ja, gut, das ist natürlich ein Zusatzproblem, dass du im Moment in festen Händen bist und du deine Freundin lieb hast und in eine Beziehung halt steckst, ne? Ja. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Das weiß ich auch nicht. Das weißt du auch nicht. Hat sich das denn eigentlich so, ist das immer öfter vorgekommen in den letzten Wochen oder Tagen? 4 Wochen, ja. Mhm. Am Anfang war es halt, kam halt nicht so viel. Mhm. Jetzt die letzte Woche, also. Mhm. Guckst du auf der Straße mittlerweile mehr den Jungs nach als den Mädchen? Ich würde sagen, das hält sich so in der Waage. In der Waage, mhm. Ja. Ja, der junge Mann hat sicher eine kleine bisexuelle Neigung. Ne? Wer weiß, wohin das führt. Vielleicht ist es einfach nur eine Phase, wie du das gerade gesagt hast. Vielleicht ist es der Anfang vom schwulen Leben, kann auch sein. Man weiß es nicht. Ja, ja. Heimliche Vorliebe, junge Männer. Mhm. Thomas. Ja. Das ist guter Rat, schwierig, weil du bist in der festen Beziehung. Und da ich ein großer Verfechter der Treue bin, kann ich dir nicht raten, obwohl ich dir eigentlich gerne raten würde, probier's doch mal mit einem Jungen aus. Aber solange du mit deiner Freundin zusammen bist, ist es natürlich irgendwie nicht Sache. Ja, deswegen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Mhm. Es ist ja noch nicht so lange, dass du diese Regungen hast. Ne? Beobachte dich mal eine Weile. Vielleicht legt sich das ja auch wieder. Vielleicht, ja. Ich meine, ganz krass wird es natürlich, wenn du dich in einen Jungen verliebst. Ne? Dann, ja, das wäre dann ganz krass. Dann musst du klar Schiff machen mit deiner Freundin. Ja. Heimliche Vorliebe Männer. Das war Thomas. Ich danke für deinen Anruf. Ach, und Jürgen? Ja. Kann ich mal Autogramm von dir bekommen? Kannst du haben. Leg mal bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Adresse. Okay. Tschüss. Klar. Tschüss. Tschüss, Thomas. Unsere Adresse übrigens, dann brauche ich das nicht mehr zu sagen mit dem Auflegen und so. Wenn ihr Autogramme haben wollt oder wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr mir schreiben wollt, WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Heimliche Vorlieben heißt unser Thema. Und jetzt ist Eddie dran und Eddie ist 19. Hallo? Ja, Eddie. Hallo, wie geht's? Gut. Gut. Heißt du Eddie wirklich? Oder ist ja, das Eddie ist mein richtiger Name, ja. Ja. Was ist denn die heimliche Vorliebe von Eddie? Also folgendes. Ich bin eigentlich schon seit 2 Jahren glücklich in der Beziehung. Ja. War vorher mit einem anderen Freund zusammen für knapp 3 Jahre. Halt. Seit 2 Jahren bist du in einer glücklichen Beziehung. Da warst du 17. Genau. Und vorher warst du 3 Jahre mit einer Frau zusammen. Also, da hast du mit 14 angefangen. Genau. Etwas früh, gell? Nö, aber ich wundere mich, dass das so lange dauert in der Zeit. Doch, das geht schon. Ja. Also und folgendes. Wie gesagt, ich bin jetzt glücklich eigentlich. Mein Problem ist, dass du manchmal in der Dusche Erektionen bekommst und im Hirn. Das ist nett. Also ich stelle mich gelegentlich, das heißt 2 bis 3 Mal die Woche, ja, vor meiner Ex-Freundin ins Haus, also mit dem Auto vors Haus. Halt für die von der Ex-Freundin? Genau, das liegt ja schon über 2 Jahre zurück. Ja, trotzdem. Ich habe auch noch Kontakt mit ihr, normal, also am Telefon. Wir unterhalten uns ab und zu noch. Ja, also du stellst dich dann vor das Haus der Ex-Freundin. Genau. Ja. Und dann kannst du dir wohl vorstellen. Nee. Und dann onaniere ich halt. Wie bitte? Ja. Wie? Im Auto sitzend? Genau, im Auto. Wie soll ich denn das jetzt auffassen und verstehen? Und wie soll ich das finden vor allen Dingen? Ich bin ja ganz irritiert jetzt, was du mir da erzählst. So irritiert? Ich meine, wie kommen Erinnerungen dann kommt es einfach, ich muss mich da hinstellen, ich habe den Drang dazu, mich da hinzustellen. Du sagst immer stellen. Stehst du? Nee, ich stelle mich mit dem Auto vors Haus, mhm, an den Parkplatz halt, wo halt Platz ist und dann... Und das machst du, wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt schon seit, 1,5 Jahren, 2 Jahren. Also solange du mit deiner jetzigen Freundin zusammen bist? Genau. Und wie oft kommt das vor? 3 bis 4 Mal die Woche schon. 2 Jahre lang, 3 bis 4 Mal die Woche? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich dir nicht glauben kann. Wieso nicht? Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl. Das stimmt ganz sicher. Ich hab mit niemandem darüber geredet bis jetzt, mit niemandem. Du sagtest gerade, dass du eigentlich in einer glücklichen Beziehung lebst. Eigentlich schon. Ja, aber uneigentlich dann nicht, ne? Oder? Irgendwas stimmt ja nicht, wenn du das noch machst. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich meine, ich vermisse einfach ihre Sexualität vielleicht. Hast du denn eine schöne Sexualität mit deiner jetzigen Partnerin? Schon, ja, doch. Aber die ist nicht so gut wie mit der Ex-Frau, oder wie? Das denke ich mir, ja. Das ist ja abgefahren. Da stehst du in deinem Auto vor dem Haus deiner Ex-Freundin 4 Mal in der Woche, wenn es hochkommt. Genau, ja. Und onanierst. Ja. In der Nacht? In der Nacht meistens, ja. Also vor ihrem Balkon halt dann. Kannst du denn da hingucken, ob... Du kannst also das Fenster... Ich sehe nicht. Nee, sie siehst du nicht, aber du siehst ihr Fenster. Das Fenster. Genau. Und turnt es dich mehr an, wenn Licht an ist? Oder wenn es Licht an ist? Ja, genau. Wie, ja, genau. Wenn es an ist? Wenn Licht an ist, weil ich weiß auch, sie hat einen Freund, einen festen zur Zeit, das weiß ich. Mhm. Und dann, naja. Wie, und das turnt dich dann auch an? Ja. Ja, du bist aber ein bisschen wirr in der Birne, Eddie. Wieso das? Na, aber hallo. Wenn das deine Freundin erfahren würde, die jetzige. Ja, das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht, ne? Könnte alles kaputt gehen, ne? Ich denke schon, ja. Heimliche Vorliebe von Eddie, er onaniert vom Haus seiner Ex-Freundin. Ich danke für die Geschichte. Okay, tschüss. Ciao. Frank 34. Jürgen. Ja. Ich wollte mich mit dir unterhalten über Abrisshäuser. Über Abrisshäuser? Abrisshäuser, richtig. Das sind Häuser, die abgerissen werden. So habe ich es fast kombiniert jetzt, ja. Und ich steige mit Vorliebe da rein. Mhm. Warum? Das heißt, irgendwie... Es sind zweierlei Gründe. Einmal fasziniert mich, wenn so ein Haus praktisch noch so halb steht, mhm, und ich steige da ein und steige bis oben oder in den Keller rein. Das mache ich seit meiner Kindheit eigentlich immer wieder. Mhm. Also ein Beispiel war zum Beispiel das Landeskrankenhaus in Grafenberg in Düsseldorf. Mhm. Da hat meine Mutter früher gearbeitet. Das hat also nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie, ich war nie da dran, nur als Besucher so. Mhm. Und da ist ein ganzer Teil abgerissen worden. Mhm. Und als ich meine Mutter damals abholte, da war der Bagger praktisch am Schaufeln und ich habe mich heimlich in das Haus reinverdrückt. Was ja noch gefährlich war dann, ne? Natürlich. Ich habe eigentlich, sag ich mal, nie irgendwie so einen Leichtsinn betrieben, dass ich jetzt mich total in Gefahr gebracht habe. Aber es sind immer dann so Häuser, die irgendwie fast schon, die völlig ausgeräumt sind. Eben nicht. Also fast aber wenn der Bagger da ist, ist doch alles schon ausgeräumt. Nee, das glaubt man immer. Das glaubt man immer. Also es gibt Leute, die lassen reine Sperrmüll da in der Hoffnung, dass der Bagger das alles verschüttet und die haben die Arbeit nicht, das leer zu räumen. Ach so. Und auf der anderen Seite habe ich da also auch schon Schmuckstücke gefunden. Ich habe also mal eine alte Wäschemangel gesehen. Das Ding hätte ich mir so unterm Arm reißen können. Aber das ist praktisch zwischen Beton eingeklemmt gewesen. Aber die Motivation, in diese Abrisshäuser zu gehen, besteht ja nicht darin, dass du da irgendetwas finden könntest, oder? Was ist die Hauptmotivation? Teils. Also in Wuppertal, da ist das C&A-Gebäude abgerissen. Ja. Und das hat mich auch fasziniert. Ich habe also zuvor jetzt meiner Frau wieder mal gesagt, hör mal, das Ding, das gucke ich mir die Nacht an. Da wusste deine Frau schon, er ist im Abrisshaus und treibt sich darum. Ja, meine Frau ist natürlich da nicht so begeistert, weil sie sagt sich ja auch, das Haus, das ist doch bestimmt schon angefangen abzureißen. Also in gewisser Weise ist es schon gefährlich. Aber nochmal meine Frage, was genau machst du da? Suchst du nur oder passiert da noch anderes? Also in erster Linie interessiert mich mal, wie weit die da abgerissen haben. Also ich bin da durchmarschiert und da waren die Rolltreppe und da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, diese Rolltreppe, die ist doch fast neu und trotzdem reißen die den Schuppen nieder. Also einmal, auf der einen Seite ärgere ich mich über diese Verschwendung, also praktisch Bauunternehmer, die sagen sich auch, Leute, bauen wir alles neu. Und dann geht man in den Badezimmer rein, ja, und sieht da voll alles neu gekachelt, da steht eine neue Toilettenschüssel, das kommt alles unter den Hammer, ne? Und dann berichte ich natürlich. Da kann man sich natürlich ärgern. Dennoch ist es ja sehr bizarr, wenn du dann ganz alleine in einem solchen seelenlosen Haus herumgeistest. Jürgen, ich hatte eigentlich noch nie Angst vor der Dunkelheit. Ne? Also naja, aber so, ist das vielleicht der Thrill für dich, eben ganz alleine in einem Haus zu sein, in der Gewissheit, dieses wird in 1-2 Tagen nicht mehr existieren? Gut, das natürlich auch, das auch. Aber wie gesagt, du sagst es, ob ich was suche. Natürlich suche ich auch nach Gegenständen, zum Beispiel, ich habe auch schon uralte Zeitschriften gefunden, das sind so die Schätzchen, sowas sammle ich auch. Ja, ja. Und dann sage ich mir, ach, jetzt hat sich das wieder voll gelohnt. Ne? Was war denn das Interessanteste, was du bisher gefunden hast? Also Weihnachtskugeln, uralte Weihnachtskugeln. Also die dürften so, habe ich mir mal umgehört, so um die 100 Jahre alt sein, so handgeblasen und mundgeblasen, in irgendeinem verstaubten Karton, ja. Und wie gesagt, diese Wäschemangel, also die hätte ich mir liebst mitgenommen, das waren in den neuen Bundesländern die Kasernen. Ja. Und was auch total lustig war... Und dann ist diese Wäschemangel mit eingestampft worden? Ja, nee. Das Witzige ist, dass diese Häuser, die sind uralt gewesen, diese Kasernen. Und das war unten unter einer Betontreppe. Und die Betontreppe hatte sie im Laufe der Jahrzehnte versetzt. Und dann hat die total eingeklemmt. Die kriegte man nicht mehr verrückt. Ach so. Also die klemmte voll. Die konnte man gar nicht rausholen. Ne? Gab es denn war richtig altes Gusseisen. Verstehe. So mit Zahnrädern und Holzrädern so zum Drehen. Also das Ding, das wäre auch noch Vermögen wert gewesen, davon abgesehen. Gab es denn schon mal etwas ganz Wertvolles, was du mit dort gefunden hast? Nee, eigentlich, also so, ich sag mal, keiner hat einen Schatz hinterlassen. Ne? Also sowieso nicht. Ne? Also ein paar Diamanten in der Ecke hast du noch nicht gefunden. Nee, also dann hätte ich vielleicht mich so unter die Schatzgräber begeben. So. Aber das ist wirklich... Eine glaube ich, klassische heimliche Vorliebe, ne? Wenn jemand sagt, ich stehe darauf, mich interessiert das. Weil immer wieder, jedes Haus ist auch anders und jeder Zustand ist anders. Ja. Und das ist irgendwie absolut stark. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite bei der Zeitung. Ich meine, von mir hast du die zwei Druckplatten da, die du mir autogrammiert hast. Ah, das ist sehr lange her, ne? Nee, gar nicht so lange. Das ist nämlich, ja, die von mir gekriegt das schon, aber ich habe dazu gerufen, ob du sie gekriegt hast. Ja, glaube ich. Das ist aber 2-3 Jahre her, ne? Als du sie mir gegeben hast. Ja, das ist richtig. Das ist aber auf dem Rudolfplatz, das ist ja erst ein paar Das stimmt, Wochen her, bei der dummen Extrasendung, ja. Da waren wir auch, ja. Also, ich danke dir und pass auf dich auf. Ja, nicht, dass der Bagger dich mal mit irgendwann abreißt. Nur leider Gottes ist das ja heutzutage so, dass eigentlich immer weniger so abgerissen wird. Ne? Ja, weil früher war es viel mehr, so in meiner Jugend so. Ne? Ja. Weil heutzutage hält man entweder oder man kriegt dann gar nichts davon mit, weil das so schnell geht. Ne? Frank, mach's gut. Ja, alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. Carsten, 26, Thema heimliche Vorlieben. Guten Abend, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Na? Ja, meine heimliche Vorliebe ist, dass ich es mag, wenn mir jemand beim Sex zuschaut. Ah ja. Du bist ein Exhibitionist, ne, im weitesten Sinne. Ja, ja, aber ich mag es nicht unbedingt, anderen zuzuschauen. Nee, dann wärst du ein Voyeurist. Ja. Ein Voyeur. Aber, Also darüber müssen wir jetzt eingehend sprechen. Du magst es, wenn man dir beim Sex zuguckt. Richtig. Also wenn du Sex alleine mit dir hast oder wenn du mit einer Frau zusammen bist? Nein, also eigentlich immer mit einer Partnerin. Also ich bin auch rein heterosexuell. Und angefangen hatte das damals, wo ich 16 war. Mhm. Da hatte meine erste Freundin, die hatte eine Katze und die war dann eigentlich immer so beim Geschlechtsakt quasi so mit dabei. Ach, die Katze, das hat dir auch gefallen, dass die Katze geguckt hat. So hat das angefangen. Hat die Katze sich überhaupt dafür interessiert? Weiß ich nicht, wenn du einen so drüber hinwegläufst oder siehst du das, ich weiß nicht, ob eine Katze das jetzt unbedingt wahrscheinlich nicht so sehr, als Paarungsakt der Menschen ansieht oder so. Auf jeden Fall hast du aber gemerkt, dass dich das interessiert, wenn da überhaupt ein Lebewesen ist. Ne? Richtig, und jetzt ist es so, dass ich abwechselnd, ich hatte Partnerinnen, denen hat es gefallen, die haben es mitgemacht, an unterschiedlichen Orten, wie zum Beispiel im Schwimmbad, ist es auch nicht unbedingt, dass ich sein, es müssen nicht die Leute mitkriegen, dass ich Sex habe. Also es reicht mir, wenn ich jetzt in einer normalen Atmosphäre bin, wie zum Beispiel jetzt mit dem Schwimmbad. Im Schwimmbecken haben wir Sex gemacht. Die Leute müssen es nicht unbedingt mitkriegen. Aber ich weiß, es ist nicht eine normale Situation. Und es bestünde die Gefahr oder die Chance, dass jemand es mitbekommt. Das macht dich wahrscheinlich auch schon an, ne? Ja, aber ich mag es beides. Ich mag es beides. Ich muss es nicht unbedingt haben, dass es jemand mitkriegt. Jetzt habe ich bloß das folgende Problem mit meiner jetzigen Partnerin. Die mag es nicht. Wenn das Gespräch aufkommt auf diese Sache, dass ich da das Bedürfnis danach hätte, ja, dann wird... Da wirst du sie nicht umerziehen können. Das, nein, werde ich auch nicht. Weiß ich auch. Aber das Problem ist ganz einfach, dass ich sie sehr stark liebe und dass auch unsere Beziehung und auch unsere Sexualität bis auf diesen Punkt okay ist. Ist das denn für dich so ein gravierender Faktor deiner Sexualität, dass du gar nicht darauf verzichten möchtest und kannst? Das Problem ist, ich kann es eine gewisse Zeit unterdrücken. Aber es kommt irgendwann wieder hoch. Erzähl mir doch nochmal, welche Ausmaße das überhaupt bisher angenommen hat. Also ich habe verstanden, dass es sich an ungewöhnlichen Orten auch antörnt. Es muss nicht unbedingt jemand dann direkt zusehen, aber es könnte passieren. Ja. Ist es denn auch so, Entschuldigung, dass du dir gezielt Leute in dein Schlafzimmer holst, die dir oder euch zugucken sollen? Also es ist in der Vergangenheit ist es einmal dazu gekommen, dass es dass ein befreundetes Paar, jetzt nicht mit meiner jetzigen Freundin, sondern mit einer damaligen, dass es zeitgleich lief, dass die Sex, sag ich mal, parallel zu uns hatten. Das ist ja noch ein bisschen was anderes, ne? Ja, aber das hat mir auch nicht so gefallen. Also wenn dir jetzt jemand anbieten würde, pass auf, Carsten, ich bin Voyeur, ich komme heute Nacht zu euch, ich setze mich einen Meter entfernt von eurem Bett hin und gucke euch, dir und deiner Freundin, beim Sex zu. Würde dich das anmachen? Es geht ja nicht um den Wunsch des anderen. Es geht ja nicht um den Wunsch, dass mich jemand dabei beobachtet. Ich möchte mich auch irgendwo den anderen Leuten aufzwängen. Ach so, Aber man könnte gar nicht so eine Vereinbarung mit dir treffen. Nee, das nicht. Aber es ist so, dass ich jetzt in der jetzigen Situation, dadurch, dass meine jetzige Partnerin das ja nicht akzeptiert, und das, wenn es für mich zu hoch kommt, also dass ich sage, ich kann es nicht mehr unterdrücken, dann suche ich die Möglichkeit, dass ich als Solomann in einen Swingerclub gehe. Und aber dazu zwingst du ja auch niemandem etwas auf. Da ist ja eben alles möglich. Nein, aber das ist ja auch nicht gerade mal, das ist ja auch jetzt nicht, sage ich, dass der, das ist ja nicht der Schrill, den ich jetzt, sage ich mal, habe, wenn es zum Beispiel ist in einer normalen Atmosphäre, wo es die Leute, sage ich mal, aufgezwängt kriegen. Aber es ist ein Punkt, wo ich dann, sag ich mal, einen gewissen Punkt an Befriedigung in dieser Richtung habe. Verstehe. Was wäre denn für dich so die geilste Vorstellung schlechthin? Wo würdest du es am liebsten treiben mit deiner Frau? Also am liebsten würde ich es treiben, wenn an irgendeiner großen Convention, also was weiß ich, im Konzert oder... mitten im Publikum? Ja. Und alle wären entsetzt? Oder vielleicht in der Bahn. Das Problem, ich denke mal so, dass was mich daran reizen würde, das wäre bei dieser Riesenmenge, bei der Riesenmasse, dass die Leute nicht unbedingt ausweichen können. Ich verstehe. Du bist ja ganz diffizil gepolt, ne? Merke ich gerade schon. Was kannst du das näher beschreiben, warum dich das so anmacht? Es sind ja zwei Komponenten. Es ist die Komponente in der Öffentlichkeit, also angeguckt zu werden, aber quasi den anderen auch zu zwingen, dich anzugucken. Ne? Das sind ja die beiden Punkte bei dir. Dass der nicht ausweichen kann. Dass die nicht ausweichen können, die anderen, das Publikum. Ja, weiß ich nicht, weil ich sag mal so, ich bin sehr offen. Ich bin sehr offen mit der Sexualität. Und ich sag mal so, ich habe immer so diesen Eindruck, ich müsste den Leuten die offene Sexualität beibringen irgendwie oder aufzwängen. Und wenn ich sage, ich lebe denen das vor, dann ist das vielleicht für die einfach, das zu verstehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, ne? Wenn du dir das so hinlegst. Ne? Also du willst den Leuten sogar was Gutes tun, indem du denen dein Bildnis, deine Sexualität präsentierst. Ja, aber das heißt ja nicht, meine Auffassung muss ja nicht gleichzeitig die Auffassung anderer Menschen denken. Mm-hmm. So, jetzt ist das Problem da, deine Partnerin, deine jetzige Freundin macht es nicht mit. Überhaupt nicht. Nein, es ist ja auch das Problem, wenn man jemanden kennenlernt, du kannst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus gehen und sagen, ja, ich stehe nur, ich habe den Oberorgasmus, wenn mir jemand am besten zuguckt. Ist das so, dass du die größte Orgasmusfähigkeit besitzt eben in solchen Situationen? Ja, doch, das merkt man dann. Also ich meine, also die normale Blümchennummer zu Hause schön brat im Bett mit Kerzenlicht ist wirklich nicht so, das macht dich nicht absolut geil. Nee, ich denke mal so, das ist so wie bei Sadomaso oder so bei anderen Leuten, also dass sie normal Sex machen können, aber dass sie dann eben ab und zu dann eben diesen zusätzlichen Kick brauchen. Hast du denn schon mehrere Freundinnen gehabt, die auch so drauf waren wie du? Ja, aber dann komme ich wiederum mit denen, dann komme ich so zwischenmenschlich mit denen nicht unbedingt zurecht. Jetzt hast du eine Frau, mit der du so seelisch, herzensmäßig gut auskommst. Richtig. Aber im Bett ist das nicht die Erfüllung für dich. Ja, sie sind auch ziemlich offen, aber sie hat einfach eben nicht die Neigung dazu. Gibt's gar keinen Rat, ne? da gibt's keinen Rat, weil ich glaube, dass man niemandem das näher bringen kann. Das kann man nicht, das hat man oder man hat es nicht. Man kann es vielleicht aus jemandem herauskitzeln, wenn der andere muss es dann aber so ein bisschen haben. Wenn der andere es überhaupt nicht hat, vergiss es. Und dann hat das vielleicht sogar gravierende Folgen auch auf deine Beziehung. Es ist ja auch so, wir haben es ja auch schon mal versucht an. Also sie ist ja auch schon auf mich eingegangen und sie haben jetzt, was weiß ich, sie haben jetzt versucht im Auto. Das ist ja jetzt für mich jetzt, sag ich mal, ist ja eine kleine Nummer. Ne? Form. Ja. Aber ich habe von ihr habe ich gemerkt, dass es für sie schon zwar schon verkrampft. Und oder ihr müsst halt so einen Modus finden, dass sie damit einverstanden ist, wenn du in einen Swingerclub gehst alleine. Schwierig. Ja, aber ich habe Angst, sie zu verlieren, wenn ich ihr das vom Kopf falle. Klar, dann musst du überlegen, was dir wichtiger ist. Ist dir die Frau und das Herz wichtiger oder ist dir dein geiler Sex wichtiger? Ich würde immer für die Frau und das Herz plädieren. Ich sag ja, es ist ja so, es ist ja nicht so, dass es ständig, es ist ja nicht so, dass es mir ständig im Kopf rumschwirrt, oh, ich muss heute wieder unbedingt... Aber es ist in dir und es bohrt ab und zu und ja, wenn es lange nicht... Ja, so wie so ein zweites Ich ist. Irgendwann kommt es wieder hoch. Genau, wenn du es lange nicht erlebt hast, dann muss es raus. Ja. Sieh zu, wie du damit klarkommst, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Irgendwann musst du Entscheidungen treffen, da in die Richtung oder in die Richtung. Bloß ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt irgendwie therapiefähig bin oder irgendwie sowas. Ob das also irgendwie wenn... Sowas, ob ich also von mir aus, sag ich mal so, ist es auch nicht irgendwie so ein Defizit an Persönlichkeit oder so. Klingt für mich auch nicht so. Ich meine, wenn es für dich so belastend ist, dass du darunter leidest, musst du dich irgendwie in fachkundige Hände begeben. Aber so klingt mir das nicht. Nein, ich fühle mich ja wohl dabei. Ich fühle mich ja auch gut dabei. Aber bloß ich möchte nicht, dass jemand anderes darunter leidet. Ja. Carsten, ich weiß gar keinen klugen Ratschlag mehr in eurer Beziehung. Alles Gute. Okay, tschüss. Schöne Nacht noch. Ja, dir auch. Tschüss. Jan. Ne? 26 Jahre alt. Er schweigt. Jan! Ja, hallo! Ja, ich rufe zu dir. Jetzt sind wir dran. Er schweigt immer noch? Ja, hallo? Ja, Jan. Hörst du mich nicht? Doch, natürlich. Warum schweigst du dann immer wieder? Halt, du sollst mal deinen Fernseher runterschalten. Ist das denn so schwer? Das sagen wir euch doch immer. Ganz schön kompliziert. Fernsehen und Radio ganz einfach ganz leise schalten. Sonst haben wir Rückkopplung und wir können uns nicht gut unterhalten. Und wir wollen uns da gut unterhalten. Ja. Jan, heimliche Vorlieben, das ist unser Thema heute Nacht. Ja, also ich mag seit 4 Jahren Wurstwasser. Wurstwasser? Wurstwasser. Ja, was ist da Besonderes dran? Jeder von uns mag doch Wurstwasser. Ne? Ja, also das wäre mir neu. Das wäre... wo ich hinkomme und mir mein Wurstwasser... Reinzieh, ja. Da werde ich nur schräge angeguckt. Also ich habe einen Hund, der kriegt die Würstchen, ich bin Vegetarier, und ich trinke das Wurstwasser. Erzähl uns doch genau, was Wurstwasser für dich ist. Ist das das Wasser, wo die Würstchen in den Gläsern sind, verkauft werden, sowas? Oder was ist Wurstwasser? Also ich mag dieses bisschen Fett und das Salzige. Das war noch nicht die Antwort auf meine Frage. Wo bekommst du das Wurstwasser her? Ja, nee, ich kaufe mir dann, was weiß ich, Dosen oder Gläser, wo Würstchen drin sind. So fragte ich es gerade, ja. Ja. Ja, und dann kriegt der Hund die Würstchen? Ja. Und du nimmst das Wurstwasser? Ich trinke das Wurstwasser. Ja. Aber du bist doch Vegetarier, da sind da Rückstände von der Wurst, auch in dem Wurstwasser. Ja, man muss das natürlich dann auch nicht so ernst nehmen, nicht? Ich mag nicht Vegetarier oder Leute, die dann so konsequent sind. Das mag ich auch nicht. Kann es sein, dass du letztendlich doch gerne auch mal ein Würstchen essen würdest wollen, die das aber auferlegt hast, es nicht zu essen, dann nimmst du das Wurstwasser? Es gibt ein Ding, wenn ich in Dänemark bin, ja? Dann hole ich mir einen Hotdog. Ja, das passt. So richtig mit roten Pölzer. Also in Dänemark bist du kein Vegetarier. Ja. Aber ich bin sehr selten in Dänemark. Jan, wie kommt man denn auf die Idee, Wurstwasser zu trinken? Also wir hatten mal im Jugendzentrum in Rheinbeck. Das ist bei Hamburg. Ein Wettbewerb. Ja. Der hieß Wurstwasser Wetttrinken. Aha, das hatte sich ein pfiffiger Veranstalter ausgedacht. Ja, und da hatte dann jemand gewonnen und der hatte gewonnen einen Holsten und ein Würstchen dazu. Das ist ja völlig Banane, was du mir da also erzählst. Das ist ziemlich bescheuert. Hast du da mitgemacht? Aber weil ich da mitgemacht habe, seitdem mag ich gern Wurstwasser. Und da bist du auf den Geschmack gekommen und hast gedacht, Mensch, das Wurstwasser ist eigentlich eine leckere Angelegenheit. Ja, nee, weil auch jeder denkt, das ist eklig, aber also ich finde es nicht so schlimm. Nein, eklig ist es, finde ich das auch nicht. Also es gibt sicher ekligere Sachen. Wie oft so in der Woche trinkst du denn ein Gläschen Wurstwasser? Ja, sagen wir mal einmal die Woche. Einmal die Woche. Und ja. Machst du dir das Wasser noch ein bisschen warm oder trinkst du es kalt? Kalt. Kalt, ja. Wie Bier. Wie Bier. 4 Grad. Ah ja. Und isst du dazu irgendwas? Ja, ein bisschen Seitan oder... Was? Seitan? Was ist das denn? Nö, dann Tofu. Oder Tofu. So. Ja. Jan, der gerne Wurstwasser trinkt. Danke für den Anruf. Ja, okay. Tschüss. Gut. Andreas, 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Wir sprechen über heimliche Vorlieben. Genau. Und hören seltsame Dinge. Von Wurstwasser und öffentlichem Sex und sowas. Ah ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Ja. Ja, erzähl mal. Und zwar, ich mache mir gerne in die Hose und trage auch sehr gerne Windeln. Das ist schon eine Nummer härter. Du machst dir gerne in die Hose. Das ist richtig. Das große Geschäft und das kleine Geschäft? Oder nur jeweils beides, ja. Beides? Ja. Wann machst du dir in die Hose? Wann? Nach der Arbeit, früh morgens. Je nachdem, wann ich im Prinzip mal sexuell erregt werden will oder möchte oder ähnliches. Ah, also es gibt einen Zusammenhang zwischen sexueller Erregung und diesem in die Hose machen. Genau. Du trägst große Windeln? Ich trage Windeln, ja. Und bedeutet das dann für dich, wenn du dann in die Windel kackst oder reinpinkelst, in dem Moment eine sexuelle Erregung? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Also sag mal, bin ich sofort sexuell sehr, sehr erregt. Und was passiert dann weiter? wie weitergehen, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss dich wirklich ganz dezidiert fragen. Du hast eine Windel an. Ja. So stelle ich es mir vor. Mhm. Du befindest dich in deiner Wohnung und hast ja eine Windel angelegt. Ziehst du dich dann noch zusätzlich auch noch an oder läufst du dann in der Windel in der Wohnung rum? Ja und nein. Also wie soll ich sagen, also in der Wohnung mache ich es oft ohne Windel. Einfach so in die Hose rein. Ach, das auch noch? Also in die Hose? Einfach so in die Hose, genau. Und wenn ich dann unterwegs bin, auf der Straße oder sowas, oder mit dem Auto unterwegs bin, und ich weiß vorher schon, ich habe heute frei oder sowas, ich möchte mich gerne mal mehr wieder im Prinzip mehr voll machen, dann mache ich halt eine Windel mache ganz normal Jeanshose, ziehe ich drüber, und dann gehe ich halt in die Stadt, und wenn ich dann als Toilette muss, gehe ich nicht zur Toilette, sondern mache in die Windel rein. Ist sehr krass, ne? Eigentlich ja nicht, weil... Doch, für uns, die wir das so... nun nicht jeden Tag hören, ist das schon krass. Für dich nicht so? Ja und nein. Ich dachte ja eigentlich, das wäre krass. Und ich habe auch schon Probleme gehabt mit meinem Freund drüber. Und damals haben wir dann meine Anzeige geschalten in einer Zeitschrift. Und ich habe sehr, sehr viele Anrufe bekommen. Ich musste aufgrund dessen auch meine Handynummer wechseln. Also Anruf von Gleichgesinnten? Von Gleichgesinnten, genau. Es hat mich eigentlich dermaßen gefreut oder auch wieder geschockt, dass es doch so viele gibt, die darauf stehen. Aber das weiß man eben nicht so, ne? Das ist eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit. Ja, wann redet man in der Öffentlichkeit darüber? Bei uns hier schon mal, aber sonst... Ja, das ist richtig. In der normalen Öffentlichkeit, da kann man darüber... Aber ich will auf meine Frage zurückkommen. Wir spielen mal das Spielchen durch. Du bist... du bist unterwegs, ne? Du bist unterwegs in der U-Bahn, in der Straßenbahn, hast deine Windel an und pinkelst in die Windel. Ja. Dieses ist gekoppelt mit einer sexuellen Erregung. Ja. Was passiert dann weiter? Du kannst, was machst du dann? was mache ich denn? Eigentlich, ich freue mich über das Gefühl, dass es feucht ist, dass es warm ist. Mhm. Dann bin ich halt, wie soll ich sagen, da kriegt man ein erregtes Glied. Mhm. Ja, und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Ist das. Das war's dann. Also du fummelst nicht irgendwie durch die Hosentasche an dir rum, dass du dann noch... Das mache ich dann, halt, wenn ich dann zu Hause bin oder auf einer öffentlichen Toilette bin oder ähnliches. Mhm. Also das würde ich nicht auf der Straße machen, sondern das sehe ich mir dann auch für zu Hause oder an einen Ort, wo das halt keiner dann mitbekommt. Ja. Dass ich dann und das ist zu Hause, wenn du mit der Windel zu Hause rumläufst zum Beispiel, immer so, dass du dich dann auch danach selbst befriedigst. Das ist richtig, ja, genau. Das befriedigst du dich dann so, dass du die Windel während der Selbstbefriedigung anlässt, oder legst du die ab? Teils, es kommt drauf an. Also man muss sich vorstellen, ich habe ein Bett, davor steht ein großer Spiegel, dann setze ich mich da meistens hin und wenn sich allzu eng zusammengeschnürt ist oder zusammengeklebt ist, kommt man mit der Hand rein. Mhm. Oder man macht es halt ab und guckt sich halt eben das an, was da drin ist und befriedigt sich dann halt. Mhm. Wenn du das draußen machst, in der Straßenbahn, kann es ja sein, dass das auch verbunden ist mit unangenehmen Gerüchen, ne? Das ist sicherlich richtig, aber das ist vielleicht ist das für mich noch extra, dass das vielleicht jemand riecht, weiß aber nicht, wo das herkommt, weil es ja keiner sieht. Und das hört dich auch noch an? Durchaus, ja. Ist mir auch, wie gesagt, habe ich kein Problem mit, nein. Es ist verrückt, was wie Menschen so sein können, wenn ich sowas höre. Das ist mir natürlich völlig fremd und 99% der Menschen, die jetzt zuhören, auch. Andreas, deswegen bin ich auch so erstaunt und frage auch so nach, ist doch klar, ne? Naja, ich habe damit eigentlich auch kein Problem. Mein Problem ist nur bloß, wie gesagt, einen richtigen jemand zu finden. Mhm. Ich, wie gesagt, auf dieser Annonce hin haben sich sehr, sehr viele gemeldet, hat sich aber nie was Richtiges ergeben oder die sich ergeben hat, haben eben nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Lass mich noch weiter fragen. Es passiert in der Wohnung. Dann muss in deine Wohnung da auch stinken wie eine Jauchegrube. Nein, so häufig ist es auch nicht. Sag mal, es passiert, es kann sein jeden Tag, es kann auch sein zwei Wochen nicht. Mhm. Ja, bloß man hat doch Fenster, man kann verlüften. Was machst du denn dann mit der beschmutzten Windel? Also die entsorge ich dann in einen Müllcontainer. Da ich in einer großen, Großstadt wohne, ist das ja weiter kein Problem. Mhm. Machst du das sofort oder liegt das Ding dann auch noch eine Weile im Badezimmer rum? Wenn ich das nachts mache zum Beispiel, wird das früh morgens dann gleich mit entsorgt. Aber es liegt in den ganzen... Naja, da kommt extra, gibt's so eine Müllbeutel, gibt's doch. Ja. Mach ich einen Müllbeutel, schnüre das richtig zu, mache noch einen drum, packe eine Plastiktüte. Ah, ja, verstehe. Jetzt hast du gerade so beiläufig gesagt, du hast einen Freund. Ich habe, ich lebe mehr oder weniger in einer festen Beziehung, ja. Wir haben zwar jetzt wieder getrennte Wohnungen, wir haben halt zusammen gelebt, aber... Ja, was sagt denn dein Freund dazu? Ist der auch so gestrickt wie du? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Überhaupt nicht? Der ekelt sich davor und ich muss sagen, er hat zwar beruflich damit zu tun, so krass wie das ist, aber... Ist er Krankenpfleger oder was? Genau. Mhm. Er ist Krankenpfleger und findet das, meine Vorstellung, absolut widerlich und ekelig. Aber das hat nicht dazu geführt, dass er sich von dir getrennt hat? Nein. Er kann damit leben, wenn ich es für mich selber mache, aber er möchte das... Ich habe es mal probiert, mit ihm zusammen zu machen, habe ihm überredet, dass er sich eine Windel machen, aber er findet daran keinen Gefallen und findet das abstoßend. Ja, kannst du denn mit deinem Freund dann auch für dich eine befriedigende normale Sexualität praktizieren? Ja, das ist eigentlich kein Problem mehr. Also das läuft parallel? Das läuft parallel, das ist kein Problem. Das ist jetzt bloß für mich nochmal ein extra Kick. Mhm. Was ist denn für dich, wir haben es ja gerade auch schon gehört von dem Carsten, würdest du denn sagen, dass diese Windel-Nummer letztendlich doch das dich am geilsten machende ist? Geiler, als wenn du mit deinem Freund so normal irgendwas unternimmst? Ja, genau, ja. Das schon? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Schon 6 Jahre. 6 Jahre schon? Mhm. Mhm. Und dann habt ihr da irgendwie so einen Konsens gefunden, ne, wie er damit umgeht. Also du machst es für dich alleine? Und wenn ihr gemeinsam ausgeht, dann hast du auch keine Windel an. Das ist richtig. Das ist richtig. Außer ich werde erwischt, dann gibt es natürlich richtig Stress von ihm. Ja. Du hast Gleichgesinnte gesucht? Nicht gesucht, ja, habe ich gesucht, ja, über eine Anzeige. Mhm. Ja. Hast du denn auch Kontakt da mit dem einen oder anderen aufgenommen? Ich habe Kontakt, ja, das ist richtig, ja. Und was macht, hast du dich auch mit jemandem getroffen? Ich habe mich mit mehreren Leuten getroffen, mit 3 oder 4 Leuten getroffen. Und ihr tauscht dann eure Windeln aus, oder was? Nee, soweit ist es ja nie gekommen, weil, ich sage mal, nicht am Telefon, sondern per Zeitschrift und sowas, ja, telefonisch haben wir uns dann eben gesprochen. Beim Zusammentreffen ist nicht das zustande gekommen, was ich mir gewünscht habe, weil die anderen sehr, sehr große Hemmungen hatten. Haben immer gesagt, sie haben das schon mal gemacht, sie haben das ausprobiert, sie möchten gerne. Aber dazu ist es dann nie gekommen, weil dann sind alle verklemmt worden. Also du würdest schon gerne mit einem Mann, du bist schwul, mit einem Mann so etwas mal dann gemeinsam auch praktizieren. Ja, genau. Also aber ich möchte im Prinzip auch meine jetzige Beziehung, mit der bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich wollte gerade sagen, wenn du das machen würdest, würde wahrscheinlich dein Freund dann doch da intervenieren, ne? Ja und nein, wir leben relativ offen zusammen und sagen wir so, es gibt immer mal eine Krise und dieses Mal ist die Krise von ihm ausgegangen, dass er jemand anderes gesucht hat und damit könnte ich auch jeweils gut leben. Mhm. 25 Jahre, ne? Mhm. Habe ich gerade gesagt. Seit wann machst du das schon? Es hat bei mir relativ früh angefangen, schon mit 14 Jahren. Und wie hat das angefangen? Kannst du dich erinnern, so an die ersten Impulse? Na, ganz einfach, das war ein Schulunterricht. Ich hatte Langeweile und habe immer versucht, ein bisschen die Hose zu pullern, also immer Tropfen für Tropfen. Ich ahne schon, aus welcher Stadt du kommst. durch das Pullern. Nee. Das kenne ich mich ja in Berlin gut aus. Nee, Berlin nicht. Nein, nicht Berlin. Ah, ja. Nein. Okay, muss man nicht sagen, ist ja geil. Okay, also du hast in die Hose gepullert. Ja genau, Tropfen für Tropfen, damit man es nicht richtig sieht, damit man es, also ich fand immer schön, dass es schön nass war, dass es feucht war, dass es warm war, aber es sollte halt keiner sehen. Mhm. So fing's an. So fing's an, genau. Und wann hast du dir deine erste eigene Windel gekauft? Das war im Prinzip nach der Wende. Also, weil ich komme aus einem Bundesland und da war mir das nicht bekannt, dass es sowas gibt. Mhm. Und ja, wie gesagt, nach der Wende gab es eben solche Sanitätshäuser. Da warst du ja auch noch jung, ne? Mein Gott, ist fast 10 Jahre her. Ja, richtig. Ja. Du bist jetzt 25, das warst du 16 oder sowas in der Kante. Genau. Mhm. Also wie gesagt, mit 14 auf Schule hat es dann angefangen und dann, wo die Wende war, war es dann 16 und dann gab es dann ein Jahr oder zwei Jahre später die ersten Realitätshäuser und da habe ich das dann mitbekommen, durch Hörensagen, dass es auch Winde gibt für Erwachsene und ähnliches. Und das ist heute für dich auch kein Problem, du schämst dich nicht, wenn du die einkaufen gehst? Nein, überhaupt nicht. Ich gehe dann rein, sage ich, welche Größe ich haben möchte, da gibt es verschiedene Größen und dann sagt sie jetzt mal, ist das für Sie? Sage ich, ja, aber Sie wissen doch, man kann es auf Rezept bekommen, Sie brauchen es nicht kaufen und ähnliches. Und sage, nee, ich will nicht zum Arzt gehen, ich schäme mich und so. Und also man spricht ganz normal darüber. Ganz normal darüber, ja. Ist das eine Form von Sexualität, die dir in irgendeiner Weise irgendwie doch problematisch ist und dir zu schaffen macht? Oder sagst du für dich, das ist ein Teil meiner selbst, ich akzeptiere das und ich möchte das auch so weiterleben? Eigentlich akzeptiere ich das. Ich habe da eigentlich wenig Probleme mit. Mhm. Also nach diesen Anzeigen hin. Vorher dachte ich, ich sei krank, ich sei unnormal. Mhm. Aber dass sich doch so viele darauf gemeldet haben. Mhm. Also ich finde auch ganz beruhigend, dass du dann auch nebenher quasi ein ganz normales, in Anführungszeichen, Leben führst und auch eine Beziehung pflegst. Ich fände es schlimm und bedenklich und traurig, wenn du dich durch diese sexuelle Einstellung völlig isolieren würdest zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, Junge, da musst du irgendwas machen, das ist nicht in Ordnung. Aber so, glaube ich, hört sich das noch so an, als wäre es im Gleichgewicht alles. Ja, bin ich eigentlich auch der Meinung. Also ich habe da, wie gesagt, ich mache es relativ gerne, ich muss es nicht haben. Wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, mache ich nicht. Ich denke zwar daran, wie schön wäre es jetzt, wenn ich ihm die Hose ausziehen könnte, die voll wäre oder so ähnlich. Ja, das schwirrt so manchmal im Kopf noch mit rum, aber was nicht ist, naja. Darf ich dich noch fragen, was du für einen Beruf machst? Ich bin noch Gastronomie-Kellner. In der Gastronomie. Ich hoffe, du kackst nie in die Hose, während du... Nein, im Gegenteil, das ist wahrscheinlich noch gerade das, auf Arbeit sauber, ordentlich und Privatleben eben etwas anders. Na prima, Andreas, alles Gute. Alles klar, schön. Tschüss. 1:39 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunden, Radio 1 Live hier, WDR Fernsehen, Domian, Telefon-Talkshow. Unser Thema heute Nacht heißt heimliche Vorlieben. Ich frage euch, welche heimlichen Vorlieben habt ihr? Welche ganz heimlichen Vorlieben habt ihr, die ihr noch nie jemandem erzählt habt? Ich bitte darum, dass ihr mir das erzählt. Unter uns hier 0180-5678-111, Telefonnummer nochmal 0180-5678-111. So, und bevor es weitergeht, möchte ich euch etwas erzählen. Radio 1 Live. macht im Moment eine große Aktion. Es gibt eine 1Live-Spendenaktion zugunsten der Vertriebenen aus dem Kosovo. 1Live bittet um Spenden. Und unter den Spendern mit den 10 höchsten Einzahlungen wird etwas verlost, und zwar etwas sehr Spektakuläres. Es lohnt sich sehr mitzumachen. Wir haben hier in der Redaktion eine riesige Autogrammwand. Und es haben uns hier schon sehr, sehr, sehr viele prominente Menschen besucht. Und diese prominenten Menschen haben sich auf dieser Autogrammwand verewigt. Also Robbie Williams zum Beispiel, Fanta 4, die Toten Hosen, Jürgen Vogel, Hella von Sinn. Ganz, ganz viele Leute. Also es ist eine riesengroße Wand. Diese Wand wird verlost unter den Spendern mit den 10 höchsten Einzahlungen. Man könnte diese Wand beispielsweise aufhängen in einer Diskothek, in einem Jugendzentrum, in einem Vereinslokal. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr euch dieser guten Sache anschließen wollt, dann könnt ihr spenden, und zwar auf das 1Live-Sonderkonto der WestLB Köln. Also ganz einfach, WestLB Köln, und das Konto ist auch ganz einfach zu merken, nämlich 5 mal die 6 und dann eine 9 hinten dran. 5 mal die 6 und eine 9, Kennwort 1Live hilft. WestLB Konto, WestLB Köln und Konto 5 mal die 6 und eine 9 hinten. Jetzt geht's weiter mit unserem Thema heimliche Vorlieben. Ich bin gespannt auf Frank, und Frank ist 34 Jahre alt. Hallo, hi, schönen guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Frank. Erstmal einen schönen Gruß, und was machst du, echt eine ganz tolle Sendung. Danke. Ja, bitteschön. Ich glaube, das sagt ja eigentlich wohl jeder. Ich freue mich trotzdem sehr darüber, jedes Mal. Ja, okay. Also meine heimlichen Vorliebe ist so, ich unaniere mal in den Höschen von meiner Freundin rein. Oh. Du unanierst in die Höschen der Freundin. Ja. Weiß die Freundin das? Ach, nee, das weiß sie nicht. Ne? Du klaust die dann? Sind das halt. Sind das, das ist so, wenn ich von der Nachtschicht komme und so, dann muss sie meistens dann zur Arbeit. Mhm. Und dann ist klar, wenn du von der Nachtschicht kommst, dann bist du ja immer richtig schön fit und kannst auch nicht gleich schlafen und so. Mhm. Und dann ziehe ich immer ihre Höschen an. Ach, du ziehst ihre Höschen sogar an? Ja, ja. Und die, ihr dann da rein, ja. Die Kleine liegt dann noch und schläft? Die Kleine? Naja, ich meine, das ist deine Freundin. Nein, die ist dann zur Arbeit. Ach, die ist schon zur Arbeit. Die ist dann zur Arbeit. Die ist schon zur Arbeit. Ich dachte, die wird noch schlafen, wenn du kommst. Nee, nee, Quatsch, ne, so dreist bin ich auch. Sind das denn gebrauchte Höschen? Oder? Nee, nee, das sind also frisch gewaschene. So, frisch? Ich gucke auch vorher nach. Wir haben unten im Keller so einen Waschraum. Mhm. Und da muss man sich eintragen zum Waschen. Und muss ich erstmal gucken, ob die überhaupt die Maschine frei ist. Ja. Und dann gehe ich wieder nach oben hin. Ja, und dann, wenn die Maschine frei ist, dann unaniere ich da rein und dann wasche ich die anschließend gleich mit irgendwelchen Sachen. Achso, die, also richtig in der Waschmaschine, nicht mal eben. Ja, durch. Und dann trockne ich die auch und dann muss ich die auch noch bügeln, weil sie die auch mal bügelt. Kein Mensch bügelt Unterhosen, aber die macht das. Krass. Und sie hat das noch nie mitbekommen? Nee, nee, um Gottes Willen hat sie. Wie oft machst du das jede Nacht, nach der Nacht? Nee, das ist immer so nach der Nachtschicht, so 2-3 Mal so. Ja. Kommt das so vor. Das fing vor 4 Jahren an, so in meiner alten Beziehung. Mhm. War das so im letzten halben Jahr und so, habe ich echt schon gedacht, das wäre irgendwie Langeweile oder was, ne? Mhm. Aber jetzt in der neuen Beziehung war es eigentlich gleich von vornherein klar, dass ich das machen würde. So. Also ich schaue das sehr an, dieses Höschen von der Freundin an dir zu spüren. Ja, das sind meistens, die hat meistens Stringtanger so. Mhm. Und ich mag das dann, wenn das in so einem Nahbereich da so scheuert. So. Also es ist ein Bild für die Götter wahrscheinlich, wenn man dich dann ja, in den total geil in den Höschen sehne. Die wird auch. Das sieht voll lächerlich aus, vor allem, wir haben so ein so ein Spiegelschrank, ne? Ich denn davor stehe, da muss ich mich erstmal selber ablachen, oder ich denke mir mal. Guckst du dich denn immer währenddessen auch an? Da muss ich lachen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, da denke ich mir mal, Frank, was bist du bescheuert? Was machst du überhaupt für so eine Scheiße? Ne? Was würde sie wohl sagen, wenn sie dich dabei mal erwischen würde? Ja, ich habe schon so gedacht, so wie der bewegte Mann da mit dem. Das ist ganz geheim, ne? Das ist total geheim, aber ich meine, ich mache das jetzt echt schon seit 4 Jahren und ich habe ein ganz normales Sexleben und ich bin auch total ausgelastet und irgendwie so, ne? Aber jeder von uns hat ja irgendwie so eine kleine Marotte, ne? Ja, echt so. Sehr mutig, dass du mir das erzählst hier. Ja, klar. Ich meine, sie schläft im Moment wahrscheinlich. Nee, nee, die ist bei der, die ist jetzt auf einer Party. Die ist jetzt auf einer Party? Die ist auf einer Party, ja, die weiß nichts von ihrem Glück, aber ich habe die Hose schon gewaschen. So. Das heißt, es ist heute schon passiert? Ja, ja, ich habe das schon mal gemacht. Ja, schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß weiterhin. Ja, alles klar. Danke für den Anruf. Tschüss, ja, Frank. Tolle Sendung. Ciao. Tschüss. Karl ist dran. 31 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Hi. Also, heimliche Vorlieben bei dir. Ja, ich habe es vorhin schon mal so gesagt, ich habe etwas absurde Vorlieben. Mhm. Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Mhm. Also ich raus bin damit. Gebürtiger Münsteraner und ich fahre jedes Mal nach Dortmund. Ja, das ist ja noch nicht so schlimm. Weil, ja, wie soll ich sagen, ich fotografiere ganz gerne in der Innenstadt Frauen. Mhm. In Dortmund dann? Ja, meist für schlankere Frauen. Mhm. Wenn ich dann zu Hause bin, dann schneide ich mir die Köpfe aus. Also die Köpfe von den Fotos. Mhm. Und kaufe mir dann so diese Pornohefte. Ich weiß nicht, ob die kennst, so Coupé, Praline oder sowas. Mhm. Und klebe praktisch die Körper von diesen Frauen. Das heißt nicht die Körper, sondern die Köpfe auf. Entschuldige, ich bin ein bisschen nervös. Ich verstehe, die Köpfe von den Frauen, die du fotografiert hast? Ja, die klebe ich dann praktisch auf diese nackten Körper. Ja, warum so? Es könnte ja noch härter sein, dass du dir richtige Pornomagazine kaufst. Coupé ist ja noch eher die Soft-Variante, ne? Nein, ich halte persönlich nichts davon von diesen so harten Magazinen. Ich meine, ich habe sie mir zeitweilig mal gekauft, aber irgendwie, das ist immer so der Glücksfall. Man kauft Magazine, sind Frauen drin, die gefallen einem, größtenteils aber nicht. Und so, Karl, jetzt hast du die Köpfe ausgeschnitten von den Frauen, die du in Dortmund, also Dortmunderinnen, passt auf, hier wird der Teil nicht fotografiert, die du da fotografiert hast, ausgeschnitten, aufgeklebt in die Zeitung. Dann sind die Körper nackt und in erotischer Pose dargestellt. Und dann? Was dann? Ja, dann befriedige ich mich dran. Mhm. Und warum tun es nicht die Gesichter der Frauen, die da original abgebildet sind? Das sind doch meistens auch sehr attraktive, hübsche Frauen. Das ist ja explizit der Punkt, der mir ein bisschen peinlich ist, weil ich stehe eigentlich mehr auf korpulente Frauen. Nur das Problem bei der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, ob du mich in dem Fall verstehen kannst, solche Frauen, ja, die haben nicht meist die hübschesten Gesichter und so weiter. Ja, und meist suche ich mir, es mag sich vielleicht pervers anhören in der Hinsicht, aber ich suche mir meist Frauen aus, die sehr schlank sind, die ein sehr hübsches Gesicht haben, und die suche ich mir dann aus für diese korpulenten Körper. Aber die korpulenten Körper sind doch nur auch nicht auch abgebildet in diesen Zeitschriften als Nacktfoto. Nee, unter der normalen Rubrik sage ich mal nicht, aber ich meine, wenn man das schon etwas professioneller macht, wie ich zum Beispiel, es gibt ja auch diesen Zeitschriften, sei es Wochenend, sei es Praline oder sei es sonst was, diese sogenannten Heimfotos, die zeigen sich nackt. Ja. Also, das sind dann sehr korpulente Frauen, die nackt abgebildet sind. Ja. Und die werden dann versehen mit dem Gesicht einer meistens schlanken Frau, die du im Original fotografiert hast. Ja, genau. Das ist aber schon wirklich eine Nummer um die Ecke bei dir, ne? Und dann, das ist immer eine Onanie-Vorlage dann. Ja. Das ist mir, wie gesagt, auch sehr peinlich im Prinzip. Ja. Was hatte ich gerade gesagt? Wie alt bist du? 31, ne? Ja. Hast du eine Beziehung? Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich hatte vor geraumer Zeit eine Beziehung und die ist in der Sache im Prinzip auseinandergegangen. Hat die Frau dich dabei erwischt, dass du das machst? Nein, nein, sie weiß davon gar nichts, aber es ist mir verdammt peinlich. Wir hatten Geschlechtsverkehr und ich habe im Prinzip keinen Hoch gekriegt. Na gut, das kann ja mal passieren. Deshalb ist es in die Brüche gegangen. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin dann nach Hause gefahren nach dieser Sache und ich war auch völlig frustriert irgendwie. Die Frau war stinksauer. Aber als ich dann so bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch saß, da habe ich dann hier eins zur Hälfte geholt und hab mir voll einen runtergeholt und es klappte so perfekt irgendwie. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war unser dritter Abend irgendwie. Ach so. Hast du überhaupt schon mal eine längere Beziehung gehabt? Eigentlich seit meiner Bundeswehrzeit überhaupt nicht. Und du bekommst deine Sexualität über diese Sache, die du mir gerade so geschildert hast? Ja, es ist im Prinzip so, ich hatte vor meiner Bundeswehrzeit eine ganz kurze Beziehung, aber die Frau war erheblich älter als ich. Mhm. Weißt du was, Karl, du bist für mich ein ganz anderer Fall als Andreas, wenn der es mit den Windeln erzählt hat. Da schien mir das alles im Lot zu sein. Wenn das so stimmt, wie du mir das gerade erzählt hast, finde ich es bei dir ausgesprochen bedenklich. Ausgesprochen bedenklich und pervers irgendwo. Damit will ich dich nicht beschimpfen, sondern will ich darauf aufmerksam machen, dass du vielleicht irgendetwas unternehmen solltest. Ja, aber was kann ich denn da überlegen? Indem du, das ist mir so ganz peinlich. Nee, um peinlich geht's ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass du in einem Ghetto lebst. Dass du liebes- und beziehungs- und sexualunfähig wahrscheinlich geworden bist durch diese doch eher abartige Sache, die du da praktizierst. Und da musst du einen Fachmann aufsuchen, du musst einen Sexualtherapeuten. Das geht überhaupt nicht anders. Willst du das dein ganzes Leben noch machen? Willst du das bis 61? Willst du heimlich Frauen fotografieren, die Köpfe ausschneiden, auf andere dicke Frauen kleben und dann onanieren? Stelle ich mir auch sehr öde vor letztendlich, sehr unbefriedigend auf die Dauer. Das mag sein, aber ich meine, wie kann ich mir da Hilfe suchen? Das werden wir dir jetzt mal gleich erzählen. Meine Psychologin, die heute Nacht hier arbeitet, das ist Elke Dunajski. Wenn du möchtest, kannst du dich mit der unterhalten und die kann dir ein paar Tipps geben. Möchtest du das? Das ist mir alles so peinlich, Mensch. Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte auch wenigstens nur als Mann dastehen. Ja, du hast dir hier schon so viel erzählt bei mir und die Elke hat das mitgehört, das Gespräch. Nun brichst du dir keinen ab, wenn ihr noch ein paar Minuten redet und sie dir vielleicht einfach nur ein paar Adressen übermittelt, wohin du dich wenden kannst. Ja? Dann machen wir das mal so, dann leg du auf und dann ruft die Elke dich gleich zurück. Okay, das gut, Karl. Alles Gute. Okay. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ein Mensch ist am Telefon, der Monty heißt. Und der ist 18 Jahre alt. Monty! Ja, hallo? Ist Monty ein junger Mann? Nein, ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen? Ja. Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, was Monty bedeutet. Ja. Monty? Ja. Was ist denn mit dir los? Ja, ganz einfach. Also, ich würde mal sagen, das, was ich habe, das ist was eher eine gezwungene heimliche Vorliebe. Mhm. Also, ich verliebe mich in Personen, die gibt es nicht. Ach so. Also so in Donald Duck oder sowas? Nein, ganz und gar nicht. Also Leute wie Donald Duck sind da nicht bei, weil diese Personen, in die ich mich verliebe, sind meist abartig, eklig und total gemein. Mhm. Ja. Beschreib mir mal so eine Person, in die du dich verliebst, die es nicht gibt. Ja, ich erfinde mir die selbst meistens, weil ich zeichne die. Ich gebe denen Aussehen, Charakter. Meistens schreibe ich auch Geschichte über die. Mhm. Geschichte und... Dann macht das irgendwann Peng und dann habe ich mich in die verliebt. So, und das sind dann so Leute, die sind dann ganz abstrakt, so Werwölfe, das können auch mal irgendwelche Leute mit einem total ekligen Aussehen sein oder... Können das auch irgendwas. Gestalten aus Filmen sein? Gestalten aus Filmen? Nein, nicht aus Filmen. Ich sagte doch, ich erfinde sie selbst. Und manchmal spornt mich auch irgendein Film oder so an, das kann sein, ja. Also, maximal malst du sie auf? Ja, ich mal sie, ich zeichne sie, ich mal sie vielleicht auch mal groß. Mhm. Und dann, Was heißt dann, du verliebst dich da rein? Ja, ich verlieb mich in die. Was heißt das? Ja, das ist so, wie wenn man einen Menschen auf der Straße trifft und das funkt. Mhm. Und normale Menschen, das klingt witzig bestimmt. Nee, klingt nicht witzig, klingt bekloppt, ehrlich gesagt. Witzig klingt das nicht mehr. Ja, ich finde das auch nicht witzig. In wen bist du zurzeit verliebt? Momentan gar nicht. Gar nicht. Da bin ich auch ziemlich glücklich drüber. Ja, ist das so ein Zwang, ne? Das klingt wie so ein innerer Zwang, genau, über den du nicht Herr wirst. Ganz genau. 18 Jahre, wie lange machst du das schon? Das habe ich, seit ich 10 bin. Seitdem du 10 bist? Ja. Hast du zwischendurch mal eine Beziehung gehabt? Ja, öfters mal, aber da steckt nie so viel hinter. Also. Das heißt, also wenn du eine Beziehung mit einem Mann hast, ja, dann erfindest du dennoch nebenher die andere Wesen und bist auch in die verknallt. Ja, ganz genau. Also welche Eigenschaften gibst du diesen Wesen denn, die dir so gut gefallen, dass du dich in sie verliebst? Ja, Eigenschaften. Sie sind meistens, werden meistens von der Gesellschaft verachtet. Sie sind böse. Außenseiter. Ja, Außenseiter. Böse, hässliche Wesen. Ja. Mhm. Aber durchaus menschlich. Und welche Träume hast du dann mit diesen Gestalten? Auch sexuelle Geschichten? Ja, manchmal schon. Mhm. Also, wenn ich mir so ein Buch ausdenke, dann muss ich ja schließlich auch so jede Szene durchgehen. Und da ist das natürlich bei. Und wie lange hält dann so eine Gestalt an, bis die nächste kommt? Ach, mein Gott, das dauert manchmal unter Jahre. Also wirklich. Jahre? Mhm. Was war die letzte Gestalt, in die du groß verliebt warst? Ein Werwolf. Ein Werwolf. Mhm. Und wieso bist du jetzt nicht mehr in den Werwolf verliebt? Weil ich mich momentan viel mit anderen Sachen beschäftige und das unterdrücken zu versuche. Mhm. Monty, ich glaube, dass da ein ganz dickes psychologisches Problem hintersteckt. Ja, das kann sein. Aber ein ganz dickes. Das kann wirklich sein. Über das ich natürlich jetzt überhaupt nicht sagen kann hier. Wie könnte ich auch? Ja, ich versinke dadurch ja auch in Depression. Also das zieht mich dann hinterher runter, dass es diese Gestalt nicht gibt. Also du musst zu einem Psychologen. Da war ich schon mal. Und, was sagt ihr? Ich war schon 7 Monate in so einer Psychiatrie gewesen und die haben dann irgendwie gar nichts gemacht, außer gesagt, du musst Tabletten nehmen und haben mich wieder rausgelassen. Der falscheste Weg, in dem Fall Tabletten zu nehmen. Man muss sich mit dir beschäftigen, man muss sich mit dir unterhalten. Finde ich. Ja, dann sagt mir jemand, der das tut. Ich habe schon so viele Beratungsstellen in Kliniken gewesen und mir hat man nicht geholfen. Und ich finde das auch selber ein bisschen, wirklich, ein bisschen dumm, weil dann sehe ich Leute in der Bahn oder im Bus und die sind dann irgendwie total verliebt und sind glücklich damit. Und dann denke ich mir, warum kann ich sowas nicht auch haben? Pass auf, Monty, auch ich schlage dir auch vor, dass du dich mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt nochmal unterhältst. Ja. Die Elke spricht gerade noch. Du legst bitte auf und du wirst aber in den nächsten, sagen wir mal, 15 Minuten zurückgerufen. Ja. Definitiv. Und die Elke wird dir bestimmt irgendwie weiterhelfen können. Ja, okay. Ja, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Und zum Schluss, Richard, 36. Ja, hallo. Ja, Richard, du bist mein letzter Gesprächspartner heute. Ja, guten Morgen. Deine heimliche Vorliebe wollen wir jetzt auch noch hören. Ja, ich habe eine ganz schräge heimliche Vorliebe. Und zwar habe ich eigentlich diese Woche damit abgeschlossen, ich war 3 Jahre in Blümchen unsterblich verliebt. In Blümchen warst du verliebt, mit 36 Jahren. Wir müssen den Menschen erzählen, wer Blümchen ist. Manche wissen es vielleicht gar nicht. Ja. Blümchen ist eine Sängerin. Richtig. Eine Teenie-Sängerin, die mittlerweile, wie alt ist sie? 19 ist sie. 19 ist sie, ne? Wie lange warst du in sie verliebt? So ziemlich 3 Jahre, seit sie angefangen hat zu singen. Und warum warst du in sie verliebt? Ich weiß nicht, sie hat... Weil sie so süß ist. Nein, sie hat ein bisschen Freude in mein Leben gebracht. Inwiefern? Ja, ich war damals in einer ziemlich stressigen Situation und da tauchte auf einmal, obwohl das ja nur eine Kunstfigur ist. Ja. Ich kann sie ja nicht anfassen, sag ich mal so. Ja, ja. Ich kann sie ja nur sehen und hören. Da taucht auf einmal ein flottes, hübsches, junges Mädchen auf. Die hat dir Freude in dein Leben gebracht. Was, in welcher schlimmen Situation warst du denn? Ja, ich war damals in einer kaufmännischen Ausbildung und hatte da mit einigen Turbulenzen zu tun. Also es war eine sehr freudlose Zeit. Mhm. Ich war in einem Praktikum bei einer Firma gewesen. Mhm. Und hatte da einiges um die Ohren. Ja. Nun gut, das möchte ich jetzt so nicht weiter vertiefen. Gut, wir können uns das vielleicht vorstellen, dass da waren große berufliche Schwierigkeiten. Ne, es war ja kein richtiger Beruf, es war ja nur ein Praktikum. Ja. Ich war in einer kaufmännischen Ausbildung und bin seit Ende meiner Ausbildung arbeitslos. Mhm. Gut, jetzt warst du drei Jahre im Blümchen verliebt. Ja, es war so eine Liebe auf einer platonischen Ebene. Ist klar. Hast du ihr Briefe geschrieben? Ja, vor 2 Jahren habe ich ihr mal einen Brief zu ihrem Geburtstag geschrieben. Hat sie zurückgeschrieben? Nein, natürlich nicht. Und jetzt ist die Sache erledigt? Ja, die Sache ist folgendermaßen, und zwar, ich habe ja ihren ganzen Karriereweg im Laufe der Zeit immer mitverfolgt und ich habe gemerkt, ja, dass sie sich im Laufe der Zeit ganz furchtbar verändert hat. Mhm. Zum Negativen. Also sie bringt im Moment keine Freude mehr in dein Leben oder hat keine Freude mehr gebracht? Nein, und zwar habe ich sie diese Woche noch 2-mal auf dem Schirm gesehen. Mhm. Was ich da gesehen habe, das hat mich sehr bestürzt gemacht. Was hast du denn gesehen, um Gottes Willen? Was hat sie getan? Ja, sie war, ich habe es einfach gesehen. Ich habe sie, am Montagabend war sie bei Giga gewesen. Ah, der Schluss. Mhm. Nee, sag mal fertig. Mhm. Ja, also, ich habe sie bei Giga gesehen. Da war sie schon ziemlich schlecht drauf, ganz furchtbar geschminkt. Dann nochmal am Dienstagnachmittag bei Viva, bei Interact. Also ich weiß, du bist völlig enttäuscht von Blümchen. Jetzt kann ich dich gar nicht mehr locken mit unserer großen Spendenaktion. Blümchen steht nämlich auch auf unserer großen Autogrammwand. Ich meinte was anderes. Sie hat sich eigentlich zu ihrer eigenen Karikatur entwickelt. Richard, jetzt müssen wir Schluss machen. Sendung ist gleich zu Ende. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Heute Nacht, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und viel Spaß mit euren heimlichen Vorlieben. Heute Nacht, bis dahin, ciao, ciao.